Die Teilnehmer des 9. Kongresses des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung besuchte Mangyongde, Geburtsort des Präsidenten Kim Il-sung. Danach suchten sie den Ehrenhain der Revolutionäre auf dem Berg Taesong auf, legten an der Bronzebüste der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk Blumensträuße nieder und verneigten sich davor. Sie stellten auf dem Kranzpodest des Ehrenhains Kranz und Blumensträuße und verharrten in einer Minute des schweigenden Gedenkens an die revolutionären Vorkämpfer. Die Delegierten des Jugendverbandes besichtigten auch den Friedhof der gefallenen Teilnehmer des Vaterländischen Befreiungskrieges, legten auf dem Kranzpodest Seele der Helden Blumensträuße nieder und gedachten schweigend der heroischen Kämpfer.